السلام. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Wir sind immer noch, liebe Geschwister, in der mekkanischen Periode, in der Periode, in der die Muslime unterdrückt worden waren und in der sie teilweise zu Tode gequält worden waren, und andere sind ausgewandert, und es gab ja zwei Auswanderungen, eine nach Abessinien und eine nach Medina später. All dies war ein Resultat dieser ganzen Ereignisse, die wir nach und nach uns anschauen möchten. Und das heutige Ereignis, bei dem wir anknüpfen möchten, ist eine Überlieferung von Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu. Er sagte: Ich habe auf dem Weg Allahs so viel Angst erlitten wie kein anderer. Der Prophet sagt das, sallallahu alaihi wasallam: Ich habe auf dem Weg Allahs so viel Angst erlitten wie kein anderer. Und man hat mich auch gekränkt, so wie kein anderer gekränkt worden ist. Und es sind sogar 30 Tage auf mich zugekommen, in denen ich und Bilal radiallahu anhu nichts zu essen hatten, außer so wenig Essen, wie es die Achseln von Bilal sogar verdecken könnte. Also ganz wenig hatten sie gehabt, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Und insofern, liebe Geschwister, in dieser Brief von der Tirmidhi, und er sagt, der Hadith ist Hasan und Sahih, haben wir im Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ein schönes Beispiel für jeden, der auf Allah und den jüngsten Tag hofft. Deswegen, liebe Bruder, liebe Schwester, es gibt niemanden, der so gute und erfolgreiche und effektive Da'wah gemacht hat wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und es gibt niemanden, der es so gut machen kann wie er, auch nicht annähernd so gut wie er es gemacht hat sallallahu alaihi wasallam. Und es gibt niemanden, der so viel gelitten hat darunter, dass er Da'wah gemacht hat wie er sallallahu alaihi wasallam. Insofern, wenn jemand unter etwas leidet, weil er Muslim ist, weil er seinen Glauben auslebt, weil er äußerlich erkennbar ist als Muslim, zum Beispiel die Frau an ihrem Hijab oder auch der Muslim an seinem äußeren Aussehen, dann muss er wissen, dass das, was er erleidet für Allah subhanahu wa ta'ala, ist nichts im Gegensatz zu dem, was unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gelitten hat. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam wäre bereit gewesen, seine eigene Seele zu opfern dafür, dass Allahs Religion erfolgreich ist und ausgebreitet wird und zum Sieg verholfen wird. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich gesehen als ein Sklave und Diener Allahs, wie ein Roboter, den Allah subhanahu wa ta'ala lenkt, wie er es möchte. Wenn Allah ihn angeordnet hat, hinauszuziehen, ist er hinausgezogen. Wenn Allah ihn angeordnet hat, ihr wisst, am Anfang der mekkanischen Periode, wo wir hier waren, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja später den Leuten gesagt, dass sie auswandern sollen und dürfen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam durfte nicht auswandern und ist geblieben, bis er zu den Letzten gehörte, die ausgewandert sind. Er und Abu Bakr radiallahu anhu. Das heißt, Allah hat ihm gesagt, bleib in Medina, und er ist geblieben. Denn wie soll es auch sein? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist das Vorbild für die anderen und ihr Anführer. Und er ist der Erste, der weggeht? Nein. Wenn du der Anführer bist und das beste Vorbild bist, dann musst du derjenige sein, der am meisten aushält und am meisten Geduld zeigt. Und erst nachdem Allah zu ihm gesagt hat, du darfst auswandern, ist er zu Abu Bakr gegangen und hat ihm gesagt, mir ist erlaubt worden auszuwandern. Und dann ist er gegangen. Vorher nicht. Das heißt, was Allah ihm sagt, er tut es. In der gesamten mekkanischen Periode durfte der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Schwert überhaupt nicht erheben. Das heißt, es gab gar keine Kämpfe. Das heißt, es hieß wirklich, dass man verzeihen muss und sich abwenden muss von dem Unwissenden und dass man nicht seine Faust heben darf. Sondern man musste den Konflikt aus dem Weg gehen und musste sich stärken in seinem Iman, bis eben die Zeit kommt, wo Allah subhanahu wa ta'ala den gläubigen Menschen erlaubt hat, sich zu verteidigen. Ja? Vorher durfte sie sich gar nicht verteidigen. Ja? Und Warum? Weil sie eben Gott ergebene Menschen sind im wahrsten Sinne des Wortes. Alles hat sich Allah ergeben. Alles, was sie tun, was sie sagen, ihr Herz, das Herz schlägt nach dem, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran. Und das ist, liebe Geschwister, die wahre Gottergebenheit. Und deswegen war es für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, das ist keine, damit man es nicht falsch versteht, das ist keine Wehklage hier. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam trauert nicht nach dieser Zeit oder besser gesagt, er bereut es, diese Zeit erlebt zu haben. Und er klagt nicht, dass er damals viel gelitten hat. Und er sagt nicht den Leuten durch diesen Hadith, er spricht ja mit den Muslimen, er sagt nicht den Muslimen, also für euch habe ich so viel gelitten, deswegen seid dankbar oder sowas. Nein, er will damit sagen, dass es gibt niemanden, der so viel leiden wird, wie ich gelitten habe, für Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen braucht man nicht denken, man hat genug für den Islam getan oder irgendetwas in dieser Richtung. Und deswegen, liebe Geschwister, ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Vorbild für jeden Menschen, der Da'wah macht, für jeden Da'iyah auf dieser Welt. Und dass man nicht aufgibt, nur weil einem irgendetwas, weil einem Angst gemacht wird oder weil einem irgendwie, weil man eingeschüchtert wird. Denn da zeigt sich der Iman der Muslime. Manche Muslime, du brauchst zu ihnen nur sagen, buh, ja, dann hat schon Angst und dann kommt nicht mehr in die Moschee. Oder er hört, dass vor der Moschee, da steht die Polizei und die kontrolliert die Ausweise von den Leuten. Ja, willst du illegal im Land leben? Auch wir sagen, du sollst nicht illegal im Land leben. Du sollst einen Ausweis haben, du sollst einen Aufenthalt haben, du sollst nicht illegal ins Land kommen. Ja? Das heißt, wovor hast du Angst? Du darfst nicht Angst haben davor, dass du Muslim bist, sondern im Gegenteil, solche Ereignisse müssen dich stärken in deinem Iman, weil das ist ein Beweis dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ja? Warum? Weil je nachdem, wie viel Iman du hast, dementsprechend wirst du geprüft werden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, solange sein Onkel lebte, hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn geschützt vor den Qurayshiten oder vor den Leuten von Quraysh, weil er eben in der Obhut seines Onkels war, Abu Talib. Abu Talib hatte ein hohes Ansehen in seinem Volk, unter seinem Volk, und er hat eben zu den Leuten gesagt, das ist mein Neffe, tut ihm nichts an, und das war's. Und das war's. So war's damals. Ja? Und so durfte ihm niemand etwas, nicht ein Haar krümmen. Und solange Abu Talib lebte, war dies auch der Fall. Das gleiche galt für Abu Bakr radiallahu anhu in anderer Hinsicht. Abu Bakr radiallahu anhu, er hatte eben auch selbst einen hohen Stellenwert in seinem Volk gehabt, radiallahu anhu. Allerdings die meisten Sahaba haben dieses Ansehen nicht genossen. Die meisten Sahaba, sie haben gelitten und sie wurden gequält und man hat sie im wahrsten Sinne des Wortes gefoltert, sodass viele von ihnen nachgegeben haben. Das heißt, man hat von ihnen verlangt, ich meine, warum hat man sie gefoltert? Man hat sie gefoltert, damit sie den Islam verlassen. Das ist die Sache. Ja? Man hat, warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagte uns im Koran klipp und klar, er sagte, die Juden und die Christen, sie werden niemals mit euch zufrieden sein, bis ihr nicht ihrem Weg folgt. Ja? Das heißt, also, du kannst es vergessen, dass du, dass jemand dich lieben wird dafür, dass du Muslim bist. Das kannst du vergessen. Das gibt's nicht. Es sei denn, die Person ist ein Muslim. Ja? Aber was du natürlich darauf achten kannst, ist ein gutes Verhältnis zu haben zu den Leuten. Muss ja nicht deswegen, nur weil einen anderen Glauben, man muss nicht in ein Gesicht spucken oder sowas. Ja? Das ist Quatsch. Ja? Sondern du behandelst ja den Menschen gut. Solange er dich auch gut behandelt, behandelst du ihn gut. Und wenn er dich schlecht behandelt, kannst du verzeihen oder ihn auch trotzdem gut behandeln, denn dadurch wird das Herz der anderen Person weicher. Ja, wenn man nämlich eine schlechte Tat mit Gutem entgegnet. Ja. Aber die meisten Sahaba wurden so sehr gequält, dass sie nachgeben mussten. Was heißt nachgeben? Man hat zu ihnen gesagt, werde ungläubig. Sind sie ungläubig geworden? Nein, bestimmt nicht. Aber sie mussten dem äußeren Anschein nach Dinge tun, die die anderen zufriedengestellt haben. Das heißt, wenn man manche von ihnen gezwungen hat, Allah subhanahu wa ta'ala etwas zu sagen, was ein Muslim nicht sagen kann, oder den Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu beleidigen, dann mussten sie das in ihrem Schmerzen machen. Und sie haben dann nachgegeben Und das darf man, wenn man gequält wird, darf man etwas tun, um dieser Qual zu entkommen. Auch wenn die Sache an sich normalerweise haram ist, sogar zum Kufr führt. Wie im Fall von diesen einigen, so dass manche von ihnen gequält worden sind, dass sie Angst um ihr Leben hatten. Und dann darf man etwas tun, was haram ist, um die Sache zu entkommen. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran ganz klar gesagt, dass wenn man in einer Notlage ist, darf man etwas essen, was normalerweise haram ist. Und zwar hat er ausdrücklich das Schweinefleisch erwähnt. An mehr als einer Stelle im Koran. Unter zwei Bedingungen. Erstens, man macht es nicht, weil man es gerne machen würde. Und zweitens, man isst nur so viel davon, wie man wirklich essen muss. Das ist die Notwendigkeit. Und das ist immer so bei Notwendigkeiten. Bei Notwendigkeiten, man darf sie nur so lange machen, wie man es wirklich braucht, um in dieser Not weiter überleben zu können. Und deswegen ist es ein Witz, was manche Leute verstehen und tun, dass sie, ihr kennt das, dass heute, ihr wisst, jeder von uns weiß, jedes Baby weiß, dass Zinsen sind haram im Islam. Da braucht man nicht, also jeder weiß, dass Banken arbeiten mit Zinsen und Zinsen sind absolut haram im Islam und gehören zu den größten Sünden, die es überhaupt gibt. Jeder weiß es. Jedes Kind weiß es. Jetzt kommt zum Beispiel im Fernsehen zu euch jemand, der hat einen Bart, der geht so lang bis zum Boden und der hat ein Kopfbedeckung auf, die ist ein halber Meter groß oder ein Meter groß, rechts und links, und er redet schöne Worte und er sagt zu euch, wisst ihr was, ihr dürft doch Zinsen nehmen. Jeder von uns weiß, Allah hat im Koran verboten, also dieser Mensch redet Quatsch, einfach abschalten. So einfach ist das eigentlich. Aber jetzt ist das Problem, manche von ihnen verschönern das. Sie sagen, jetzt pass mal auf, eine Wohnung kostet jeden Monat Miete. Richtig? Und jetzt, anstatt dass du Miete zahlst, nimmst du lieber einen Kredit von der Bank und dann zahlst du mit deiner Miete, in Anführungsstrichen, nicht die Miete, sondern zahlst lieber das Kredit ab. Dann hast du nach so und so vielen Jahren, hat der den Kredit genommen hat eine Wohnung. Der andere hat nichts. Wer ist besser? Natürlich der die Wohnung hat, klar. Nur er bekommt die Wohnung und die Hölle dazu. Und was hat er dann davon? Gar nichts. Und manche Leute, jetzt kommt aber, worauf ich hinaus will, ist jetzt dieser Punkt. Die Notwendigkeit. Manche Leute sagen aus Notwendigkeit, ich kann mir keine Wohnung leisten, ich kann mir keine Miete leisten auf Dauer, deswegen kaufe ich mir eine Wohnung. Das ist paradox, aber das ist ein anderes Thema, darüber können wir anders mal sprechen. Aber angenommen, er sagt, ich würde einen Kredit bekommen, ich kann mir die Wohnung deswegen kaufen und das wäre für mich am Endeffekt günstiger. Ich mache das aus Notwendigkeit. Wo ist die Notwendigkeit, lieber Bruder, liebe Schwester? Solange du dir die Wohnung leisten kannst und wenn es nur ein Zimmer ist, weil du ein Mensch bist, mehr brauchst du nicht als ein Zimmer. Wo ist die Notwendigkeit? Unter Notwendigkeit verstehen wir, dass wenn du es nicht machst, stirbst du. Oder du verlierst eine Hand, einen Körperteil, einen Fuß, eine Nase. Das ist, was wir unter Notwendigkeit verstehen. Das ist Notwendigkeit. Sonst kennen wir keine Notwendigkeit. Und die Leute sagen, nee, du darfst das machen aus Notwendigkeit. Wenn du aus Notwendigkeit ein Haus baust, wie sieht denn dein Haus dann aus? Ein Haus aus Notwendigkeit, also wenn es das überhaupt gibt, ja, dann ist das so groß, dass du ein Zimmer hast für deine ganze Familie. Notwendigkeit, damit du nicht im Regen vielleicht stehst und nicht in der Kälte erfrierst und damit du ein Dach über den Kopf. Das heißt Notwendigkeit. Aber wo ist die Notwendigkeit, wenn du auch noch Türrahmen bestellst und Türen aus bestimmtem Material und mehr als ein Zimmer hast und auch noch eine Küche dir einbauen lässt? Und das ist ein Witz. Dass die Leute legen sich, die betrügen sich selbst. Das nennt man nicht Notwendigkeit. Das nennt man Selbstbetrug. Das ist der beste Begriff, deswegen will ich damit sagen, dass diese Äußerung, die von manchen Leuten gemacht wird, dass man aus Notwendigkeit einen Kredit nehmen darf, manche machen das sogar mit Moscheen. Sie bauen sogar die Moscheen aus Notwendigkeit. Ich will wissen, wo da die Notwendigkeit ist. Warum mietet man sich nicht einen Ort? Wo ist das Problem? Notwendigkeit heißt Darura auf Arabisch. Man stirbt, wenn man es nicht macht. Wie die berühmte Geschichte, ich weiß nicht, ob sie authentisch ist, dass Bilal radiallahu anhu hat man beinahe zu Tode gequält, als man ihn gequält hat. Ja. Wo ist die Sündigkeit in unserem Fall, liebe Geschwister? Wo hat man dir ein Herrchen gekrümmt, dass du so etwas machst? Dass du etwas machst, was haram ist, unter Übereinkunft der Gelehrten, was im Koran klipp und klar steht, verboten hat Allah den Zins. Deutlicher kannst du es nicht hören. Ja? Aber das ist unser Problem. Wir haben uns weit vom Koran entfernt. Allah sagt, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى. Er hat den Zins verboten, haram erklärt. Ganz klar, wir hören das. Allah sagt das. Und dann hören wir einen Gelehrten, der sagt, wenn er überhaupt ein Gelehrter, normalerweise die Leute machen das einfach, weil sie irgendwas hören. Wir hören jemanden, der sagt, nee, weißt du darfst das machen, wenn die Mietpreise sehr hoch sind. Anstatt dass unser Herz explodiert und dass wir uns aufregen darüber, wie kann einer sich überhaupt als Gelehrten bezeichnen und etwas anderes sagen, was Allah schwarz auf weiß sagt im Koran. Das ist die Frage, die wir stellen. Aber warum? Die Antwort ist ganz einfach. Wir lesen den Koran nicht. Oder wir haben keinen Bezug mehr dazu, weil man uns, und das ist ein wahres Wort, hinter dem manchmal viel Falschheit steckt. Und darüber, ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass man mich nicht falsch versteht, was ich sage. Ja? Aber man hat uns immer wieder gesagt, Vorsicht, Vorsicht, du bist kein Gelehrter. Du verstehst kein Arabisch. Du hast eigentlich gar keine Ahnung von gar nichts. Wehe dir, den Koran aufzuschlagen und etwas selbst zu verstehen. Wehe dir. Das hat man den Leuten immer wieder gesagt, sodass die Leute am Endeffekt nur noch in den Moscheen sitzen, den Koran in die Hand nehmen und Tajweed lernen. Alhamdulillah, Tajweed ist eine Ibadah, Gott ist die besten Ibadah. Das will ich nicht, also dadurch, sagt man. Aber der Punkt ist einfach, wir handeln nicht mehr nach dem, was ganz klar drin steht. Zinsen sind haram, steht drin, wortwörtlich. Aber wir haben keinen Bezug mehr dazu. Wir sagen uns nach, vielleicht verstehen wir das nicht genau. Was gibt es nicht zu verstehen? Allah sagt im Koran, es gibt klare Verse und mehrdeutige Verse. Mehrdeutige sind, die du nicht verstehst. Aber was verstehst du nicht an einem Satz? Zinsen sind haram. Was verstehst du an einem Satz nicht? Was gibt es nicht zu verstehen? Ja? Du musst die andere Person fragen, die sagen, Zinsen haram, bis auf, wenn die Mietpreise hoch sind, dann kannst du gerne auch Kredit nehmen. Diese Person muss man fragen, was sie verstanden aus der Ayah. Ja? Liebe Geschwister, deswegen, und warum ich gesagt habe, ich hoffe, dass ich nicht falsch verstanden werde, natürlich braucht man Gelehrte, die einen den Islam lehren. Natürlich braucht man Gelehrte, die einen die Ayah erklären. Aber du kannst doch ganz einfach jetzt die Gelehrten fragen, was sagt die Ayah aus? Und du kannst doch ganz einfach in Tafsir-Büchern nachschlagen. Also wenn jetzt jemand sagt, nein, auch Tafsir-Bücher brauchen wir Gelehrte, die einem das erklären, dann können wir alles wegschmeißen. Weil die Tafsir-Bücher sind dafür da, damit sie dir erklären, was Allah sagt. Oder sieht das jemand anders? Tafsir bedeutet Erläuterung auf Arabisch. Fassara heißt verdeutlichen, erläutern. Tafsir-Bücher sind da, damit du verstehst, was Allah sagt. Schlag die Eier auf, guck, was da steht. Guck, ob da steht, Mietshäuser sind erlaubt. Oder Kredit, weiß nicht was, in diese Richtung. Und dann weißt du es doch. Wo ist das Problem? Unser Problem ist, wir lesen nicht, wir gehen nicht zurück zum Tafsir, wo uns erklärt wird, was Allah gesagt hat, sondern wir machen einfach die Glotze an. Und wenn jemand kommt, der wie ein Gelehrter aussieht, dann ist er gelehrt und das war's und das war sein Wort gilt. Ja? Das ist eine Katastrophe, die wir heutzutage uns heimgesucht hat, weil wir unsere Religion auch schon anfangen, vom Fernsehen zu nehmen und nicht mehr von den Büchern oder vom Koran oder von den Gelehrten wirklich die Religion zu lernen, wie es eigentlich sein muss. Von den Gelehrten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Jetzt beten wir inshallah, barakallahu fikum, und nach dem Gebet, wenn ihr noch Geduld habt, dann machen wir Fragen inshallah. Barakallahu fikum. Salam. Ich